Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leben eines interessierten Aushilfs-Jedi, Aushilfskochs, Folge 61. Yep. Ich hatte in einer meiner Berlin-Folgen erwähnt, dass ich Pannekuchen gegessen habe in Potsdam. Und jetzt bin ich natürlich jemand, der gerne solche Sachen mal ausprobiert und auch mal dort isst, aber dann auch gerne mal nachkocht, beziehungsweise sich daran versucht. Die ersten Recherchen im Internet führen allerdings alle zu Rezepten, die eigentlich wie deutsche Pfannkuchen sind. Also man schmeißt das alles in eine Schüssel, rührt rum und das kann ja nicht zielführend sein. Das kann ja nicht das sein, was eigentlich ich da gegessen habe, weil das sah anders aus. Da waren tatsächlich noch so weiße Stückchen aus dem Ei sichtbar. Und dementsprechend suche ich jetzt noch nach einem Rezept. Die einzige Person, die jetzt so in meiner Timeline irgendwas mit Holland oder den Niederländern zu tun hat, ist ausgerechnet jemand, der gar nicht aus Holland stammt, sondern aus dem Badischen, wo es auch Pfannkuchen gibt, und ist zudem Veganer. Also entsprechend kann ich auch wenig fragen. Mein Problem ist vor allem, ich spreche kein Holländisch. Das heißt, ich kann auch nicht nach Pannkuchenrezept auf Holländisch suchen, weil also versuchen könnte ich es, aber ja. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel, liebe Zuhörer. Ich habe sicher irgendwelche Kochblogger unter meinen Zuhörern oder Leute, die Kochblogger kennen oder Leute, die Leute kennen, die Kochblogger kennen oder Kochvideomacher kennen oder alles Mögliche kennen oder die möglicherweise einfach nur Köche kennen. Und darum jetzt die Bitte, ein Pannkuchenrezept hätte ich gerne. Ich würde es gerne mal versuchen. Wenn ich's denn hab, gibt's dann auch gern ein Foto davon, von meinem ersten Versuch. Aber dafür brauche ich erstmal das Rezept. Und wie gesagt, da kommt ihr ins Spiel. Wenn ihr das Rezept habt, aushilfsjedi@gmx.net, dahin schicken, bitte, bitte, bitte. Oder wenn ihr meinen Blog liest, klemmt es einfach unter diesen Podcast-Beitrag drunter in die Kommentarspalte. Es tut auch einfach nur einen Link zu irgendeinem Rezept. Da bin ich echt schon happy. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Die große Pannkuchen-Challenge. Schauen wir mal. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich würde halt gern sowas mal selbst machen und natürlich für die Liebsten kochen. Vielen, vielen Dank. Tschüss.